Das ist die Geschichte von einem Mann, der aus dem 50. Stock von einem Hochhaus fällt. Und während er fällt, wiederholt er, um sich zu beruhigen, immer wieder: Bis hierher lief's noch ganz gut. Bis hierher lief's noch ganz gut. Bis hierher lief's noch ganz gut. Aber wichtig ist nicht der Fall, sondern die Landung. Das wird mein letzter Song gewesen sein. Ein letztes Mal, ich schreib es auf. Hab so viel Leid ertragen. Hab echt gedacht, ich halte es aus. So viel hab ich mir eingeredet. Sie sagen, wenn ich sterbe, sei das eingebildet. Ich fand mein Leben für mich nie so wichtig. Sag mir, wo's sterben, bitte egoistisch. Ich hab gelebt nur für die anderen und hab mir immer eingeredet. Jeden Tag, fuck, ich kann das. Sag mir, wie kann ich an Gott glauben, wenn er jeden Freund tötet, den ich doch brauche. Und dann vergeb ich echt mein Herz, um zu erfahren, dass wenn sie geht, wieder das schmerzt. Ich steh nicht mehr auf, diesmal bleib ich liegen. Ihr habt Scherben auf dem Weg, ich hab ne Scheißruine. Ich hab mehr gekämpft als jeder andere. Hab keine Kraft mehr, sehen wir ein, dass ich gefallen bin. Ich möchte nicht so weiterleben. Vielleicht ist es der Zeit, jetzt wieder heimzugehen. Ja, vielleicht kommt mir vor, jetzt wird es leichter scheinen. Nur ein Schritt von der Brücke, um endlich frei zu sein. Gut, ich bin gesprungen. Scheint, als wäre ich tot. Fühlt sich so leer an hier. Sag mir, was mach ich nun? Seh keine Wege mehr. Farmes Mom, irgendwie scheint jeder Schritt zu schwer. Hab gedacht, dass ich alleine war, um zu erfahren, tot bin ich noch einsamer.